وتشديد الفاء والمل بفتح الميم وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم، ولا شيء على المحسن إليه، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. هذا الحديث مر معنا أكثر مرة، هذا الحديث مر معنا أكثر من مرة، بارك الله فيكم. الحديث التي مرت معنا ما نحتاج أن نعيدها مرة أخرى بشكل تفصيلي، لأنه هذا شرحناه في السابق. صلة الرحم تعني، ليس المعنى بصلة الرحم أن الناس أو الأقارب يصلوك، إنما صلة الرحم إذا قطعوك فوصلتهم، وهذه صلة الرحم، يعني أنك أنت تبحث عن صلتهم وليس هم عنك. فلذلك قال لي قرارة، أنا أصلهم، والصلة تكون بالقول وبالزيارة وبالمال وبالإحسان إليهم لا غير ذلك، وهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني يواجهون الخير بالشر، وأصبر عليهم ولكن هم يجهلون علي أي يؤذوني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هنا، قال له: لئن كنت كما قلت. وهذه مسألة مهمة في الفتية، إذا أحد الناس أتاك وسألك عن أشخاص آخرين فتقول إذا كان الأمر كما قلت، فتعطي هنا فتوى. وفرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء بحاجة إلى السماع من طرفين، لأنه في حكم على معين، أما مثل هذا فهو عام، فهو يعطي حكم عام. قال: فكأنما تشفهم المل، أي تطعمه، يأكلون الرماد الحار بهذا الذي يفعله معك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى يعينك عليهم لأنك تصلهم وهم يقطعوك. بارك الله فيكم. أبو هريرة erzählte, dass ein Mann zum Propheten Muhammad s.a.w. sagte: O Gesandter Allah, ich habe Verwandte, die ich besuche, doch sie suchen keinen Kontakt mit mir. Eigentlich sollte man anders sagen. Ein Mann sagte zum Propheten: O Gesandter Allah, ich habe Verwandte, ich pflege die Beziehung zu ihnen, aber sie brechen die Beziehung zu mir. Ich behandle sie gut, doch sie behandeln mich schlecht. Ich bin umgänglich mit ihnen, doch sie sind bösartig zu mir. Da sprach er zu ihm, sallallahu alaihi wasallam: Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dann ist es so, als ob du sie am Tag des Gerichtes oder als ob sie mit heißer Asche fütterst. Und solange du so bleibst, wie du bist, wird Allah dir helfen und dich vor ihren Machenschaften schützen. Das Hadith ist bei Muslim. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Ein paar Mal. Und nicht nur diesmal. Das sind die Überlieferungen, die wir schon erklärt haben. Überfliege schnell. Da brauchen wir nicht wirklich alles hier zu erklären. Sondern allgemein, was das bedeutet, weil wir schon ausführlich diese Überlieferung erklärt haben. Und zwar, das hat damit zu tun, Barakallahu fikum, eine Person versucht, die Beziehung zur Verwandtschaftswandel zu pflegen, aber die Verwandtschaft will das nicht. Und das ist genau, was im Islam ist, dass du suchst die Kontakte zu deiner Verwandtschaft, nicht die zu dir. Das ist so, bekommst du den Lohn. Weil du versuchst und du suchst den Kontakt zu ihm. Du willst das pflegen. Aber was machen diese Leute? Diese Leute brechen die Beziehung. Er versucht, ihnen Gutes zu geben, mit ihnen gut zu sein. Aber sie begegnen das Gute mit Bösartigem. Er versucht, Er versucht geduldig zu ihnen zu sein. Aber sie machen mit ihm Probleme. Der Prophet sagte hier, wenn das wahr ist, was du sagst, und aufpassen bitte, wenn jemand dir eine Frage stellt bezüglich einer anderen Person, wenn du ein Urteil gibst oder etwas sagst, dann machst du hier einen Richterspruch. Das ist kein Fatwa mehr. Aber hier, das ist eine Art Fatwa. Weil der Prophet sagte, wenn das so ist, wie du sagst, dann. Weil beim Richterspruch, man braucht die zwei Gegnerseiten. Das heißt, es gibt eine Seite gegen die andere. Und da braucht man von beiden zu hören. Du kannst nicht so einfach sagen, ja, er hat das gesagt oder er hat das gemacht, dann. Das geht nicht. Du musst von beiden Seiten hören. Aber bei Fatwa, es ist kein Problem, dass man ein Urteil gibt, wenn man auch die andere Person nicht kennt, aber das bleibt allgemein. Und man darf das nicht auf eine Person vollstrecken. Zum Beispiel, eine Person kommt zu einem Sheikh, der sagt ihm, es gibt jemanden, der mir mein Geld weggenommen hat und der hat mit mir das und das gemacht. Der Sheikh sagt ihm, wenn der Sheikh natürlich Ahnung hat, sag ihm, wenn das stimmt, was du sagst, dann hat diese Person kein Recht mit dir gemacht. Du darfst nicht zur Person gehen und sagst ihm, du hast es mir Unrecht getan und der Sheikh hat das gesagt. Nein, der Sheikh hat nicht gesagt Person X oder Person Y. Der Sheikh hat gesagt allgemein, allgemein. Und das ist ein Problem, was einige Muslime nicht verstehen. Dass wir allgemeine Aussagen im Islam haben und die Muslime, die wollen das sozusagen vollstrecken auf Personen spezifisch. Und das geht nie. Weil wenn du spezifisch machst, dann musst du von beiden Seiten hören und du gibst hier einen Richterspruch. Deshalb der Prophet hat uns hier beigebracht, wie wir antworten, wenn wir die Lage nicht richtig kennen und wenn wir die Leute nicht kennen und wenn eine Person sich beschwert gegen andere. Sag mal, wenn das so ist, wie du sagst, dann die Sache ist so und so. Das heißt, wenn das nicht so ist, wie du gesagt hast, dann gilt diese Antwort nicht mehr. Du sagtest, als ob du diesen Leuten, wal'iyadu billah, heiße Asche fütterst. Wie schwer das ist, dass man heiße Asche isst und schluckt, dann ist es so schwer, was sie mit dir tun. So hat der Prophet ihm gesagt. Und Allah hilft dir, egal was sie mit dir tun wollen. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أو ينسأ قل من ينسأ أو ينسأ ينسأ له في آثاره فليصل رحمه متفق عليه أي من أراد أن يؤخر له في أجله وعمره أن يطول عمره ويبسط له في الرزق فليصل رحمه أي صلة الرحم يا أخوة صلة الرحم من الأعمال الواجبة في ديننا أولا والأعمال التي يؤجر عليها صاحبها أجرا عظيما تريد الله في رزقك وتريد الله سبحانه وتعالى يطيل عمرك في الحياة فصل رحمك هذا من الأسباب بارك الله فيكم حديث دقائي هندس Für euch 19, Anas überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, und aufpassen bitte, wer immer will, dass Allah seinen Lebensunterhalt, sein Alter und sein Nachkommen segnet, sollte seine Verwandtschaftsbeziehung pflegen. Willst du, dass Allah dir langes Leben im Guten gibt und willst du, dass Allah dir deine Versorgung vermehrt, dann hast du eine Möglichkeit, indem du die Beziehung zu deiner Verwandtschaft Bandes legst. Das ist ein Grund dafür, dass Allah dir diesen Lohn gibt. Das heißt, die Beziehung zur Verwandtschaft, Bande zu pflegen, ist ein Grund, dass Allah dir mehr Rizq gibt und dass Allah dir langes Leben gibt und dass du auch, dass deine Kinder oder Nachkommenschaft auch gesegnet werden. Aber das hat eher hier die Bedeutung ist mit langes Leben gemeint. وعن أنس قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله ذرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله تعالى، صدقة عفوا لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضح يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. الحديث عند البخاري ومسلم. مر معنا الحديث كذلك بارك الله فيكم في باب الإنفاق مما يحب. كانت أحب المال إليه هذه البئر، هذه البئر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب، يعني هي كانت حديقة، حديقة بستان يعني، وفيها بئر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها، كانت طيبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فأتى لينفق مباشرة أبو طلحة رضي الله عليه، فقال النبي اجعلها في أقاربك، فجعلها في الأقربين وقسمها بينهم. هذا فيه فضل صلة الرحم وفضل تقسيم المال حتى وبر الأقارب بالمال. بارك الله فيكم. حديث غير من ذات فرنسي شواء ويش هم بي شون جهبت هم بي شون جهبت unternehmen 297 200 für euch jetzt, ja, 297. Und zwar die Hadithe, die wir schon gehabt haben, da brauche ich nicht nochmal Barakallahu fikum zu wiederholen, aber ich erzähle die Geschichte dieser Überlieferung. Und zwar Abu Talha hat ein Gartenstück, und es gab in diesem Gartenstück ein Brunnen, das hieß Birhat. Der Prophet ging dahin, der hat davon gegessen und davon getrunken, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, er werdet die Tugendhaftigkeit nicht bekommen, solange ihr nicht von dem nicht spendet, was ihr am meisten mögt. Dann kam Abu Talha zum Propheten, dann hat Allah das herabgesandt, zum Prophet. Der Prophet sagt, ja, er sagt, was ich am meisten möge von meinem Vermögen ist dieses Gartenstück, und das gebe ich für Allah subhanahu wa ta'ala als Spende. Der Prophet sagte, das ist ein erfolgreicher Handel. Dein Handel hat gewonnen. Aber gib das für deine Verwandtschaft, ist besser. Gibt das für deine Verwandtschaft, ist besser. Dann hat gesagt, okay, Abu Talha, und der hat dann verteilt unter, alaikum salam, der hat das verteilt unter seinen Verwandten, unter den Verwandten. Das ist auch noch ein Beweis, Barakallahu. Wenn man gut zur Verwandtschaft ist, dann bekommt man die Tugendhaftigkeit. Und das ist der Beweis, dass man auch zur Verwandtschaft gut sein sollte, indem man auch ihnen gibt und für sich spendet, wenn sie das Geld oder das Vermögen brauchen. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. قال لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. بارك الله فيكم. طبعا هذا فيه أن الجهاد ليس فرضا عينيا، لأنه لو كان ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سأله. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن أجر البر وأجر صحبة الوالدين أعظم من الجهاد المستحب. وفيه استئذان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وفيه بارك الله فيكم الحث على بر الوالدين، وأنه من أحسن إلى والديه فهو يجاهد كذلك في سبيل الله. أليس الجهاد معناه فقط حمل السلاح والسيف، وإنما كذلك الإحسان إلى الوالدين من الجهاد. بارك الله فيكم. عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما erzählte, dass ein Mann zum Propheten ﷺ kam und zu ihm sagte: Ich möchte dir den Huldigungseid leisten, um auszuwandern und mich aufzuopfern, um Allahs Willen. Nur um seinen Lohn darf er zu erhalten. Der Prophet ﷺ fragte ihn: Lebt noch einer von deinen Eltern? Der Mann sagte: Ja, beide leben noch. Der Prophet ﷺ fragte ihn: Suchst du wirklich die Belohnung Allahs des Erhabenen? Der Mann sagte: Ja. Der Prophet sprach ﷺ: Dann geh zurück zu deinen Eltern und erweise ihnen Gutes. Das von Muslim. Bei in Bukhari-Version und auch Muslim. Ein Mann kam und ersuchte um Erlaubnis zum Dschihad. Der Prophet fragte ihn: Leben deine Eltern noch? Der Mann sagte: Ja. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Dann führe Dschihad, indem du ihnen dienst. Barakallahu fikum. Der Mann wollte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in Kampf ziehen. Der wollte sich aufopfern. Der wollte sich bemühen für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagte ihm: Sind deine Eltern am Leben? Er sagt: Ja. Er sagt: Dann sei gut zu ihnen. Und das ist sozusagen in diesem Zusammenhang dein Jihad. Das heißt, Jihad ist keine Pflicht. Ist keine Pflicht für jede Person. Zweitens, hier der junge Mann, der hat den Propheten um Erlaubnis gebeten. Und wenn eine Sache Pflicht ist, dann bittet man nicht um Erlaubnis vom Propheten Sallallahu. Und noch dazu, Barakallahu fikum, das ist der Beweis, dass Tugendhaftigkeit zu den Eltern, dass man zu den Eltern gut ist, das ist in diesem Fall besser als das Dschihad, was empfehlenswert ist. Und hier, das Dschihad nicht nur, und bitte aufpassen, das Dschihad nicht nur die Bedeutung von Kämpfen hat. Weil viele Leute denken, Dschihad ist nur Kämpfen. Das stimmt nicht doch. Hier, der Prophet sagte: Sind deine Eltern am Leben? Der sagte: Ja. Der hat ihm gesagt: Geh und bemühe dich. Mach Dschihad, indem du deine Eltern gut behandelst. Also wenn du gut zu deinen Eltern bist, dann machst du hier Dschihad. Und das ist ein klarer Beweis. Und ich hoffe, dass das unsere Brüder und Schwestern das lernen. Und wenn jemand ihnen was sagt, sagt er: Stopp. Ist Dschihad nur Kampf? Das wird mit Kampf mit Waffen, weil Kampf, es könnte auch innerlicher Kampf sein oder gegen sich selbst sein. Ist Dschihad nur mit Waffen, Krieg durchzuführen und Waffen zu haben und so weiter? Wenn man denkt so, da liegt man falsch. Weil hier das Hadith, es gibt auch noch Ayat und noch andere Geschichten bezüglich. Das heißt, Barakallahu fikum, gut zu den Eltern gut zu sein, ist besser als das empfohlene Jihad. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها إذا قطعت رحمه وصلها يعني واصل الرحم هو ما هو الذي يكافئ لأنهم يصلوا فهو يصل لا ليس هذا هو الذي يصل الرحم إنما واصل الرحم هو الذي إن قطعوه وصل بارك الله فيكم أو عبد الله بن عمرو بن العاص إبليفة دفت القفية صلى الله عليه وسلم زاكته أين أو أود أين دي فوانشاف باند فليجن دا ist nicht derjenige, der den gegenseitigen Kontakt zur Verwandtschaft aufrecht erhält, sondern derjenige, aufpassen, der an seinen Verwandtschaftsbanden festhält, auch wenn die Verwandten mit ihm brechen. Das heißt, wenn die deine Verwandtschaft Kontakt zu dir suchen und du suchst auch Kontakt, das ist, als ob du das belohnst, weil die das machen. Und das ist nicht, was gemeint wird in der Religion. Was gemeint wird in der Religion, ist eher, wenn die auch die Kontakte zu dir brechen, dann suchst du Kontakt zu ihnen. Und bitte, da habe ich das ein paar Mal erklärt und nochmal, das ist im Rahmen der gesellschaftlichen Verständnisse von den verschiedenen Völkern. Das heißt, hier in Deutschland zum Beispiel, was bedeutet Kontakt suchen? Bedeutet, dass du jeden Tag bei ihnen bist, wie zum Beispiel in den arabischen Ländern? Nein. Hier sagt man, wenn wir uns vielleicht zweimal im Monat treffen, ist gut. Das ist viel bei manchen Leuten. Wenn du das machst dreimal, dann bist du eine Person, die sich daran hält. Deshalb bitte die Rahmenbedingungen auch betrachten. Zum Beispiel, wenn die Eltern mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du Muslim bist. Du versuchst ihnen SMS oder Brief zu schreiben. Wenn sie überhaupt nicht wollen und du hast versucht, dann bist du schuldig. Das heißt nicht aber, wie manche Leute denken, dass die Eltern nicht Muslime sind und die verlangen von dir etwas, was gegen deine Religion ist, dann sagst du ja, aus Liebe zu meinen Eltern mache ich. A'udhu Billah, das ist nicht der Fall hier. Aufpassen. وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله سبحان الله بارك الله فيكم المعنى هنا أن واصل الرحم يصير الله وهذا تكلمنا فيه ألا ترضين لما خلق الله سبحانه وتعالى الرحم قال أنا ترضين أنه من وصلك وصلته وما قطعك قطعته بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها أكتبت دستيق قفيت صلى الله عليه وسلم ذاكت دي شوس في عام ذاكت دي شوس ذبت عام التمين دي بتيو سفنشر أبا ما غابش ذاك من الرحيم دي شوس ولا جبير متر إذ أم تخون الله أوكي هينك und verkündet, Allah wird bei sich behalten, wer von mir gehalten wird. Und Allah wird sich von dem trennen, der sich von mir trennt. Das wird Allah pflegt. Die Beziehung zu demjenigen, der zu seiner Verwandtschaft die Beziehung pflegt. Und Allah bricht die Beziehung zu demjenigen und trennt sich von demjenigen, der die Beziehung zur Verwandtschaft nicht pflegt. Und das haben wir schon gehabt, als wir das Hadith genommen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Ar-Rahim, zu Gebärmutter oder Schoß gesprochen hat und gesagt hat, bist du damit nicht zufrieden, wenn du das weißt, wer dich pflegt, dann werde ich die Beziehung zu ihm pflegen. Und wer dich nicht pflegt, werde ich meine Beziehung zu ihm nicht mehr pflegen. Das ist eine große Sache, dass man die Verwandtschaftsbande bricht. Das ist die Beziehung zur Verwandtschaftsbande bricht. Wa an Ummul Mu'minin Maymuna بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أنني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. أنا كنت أعطيت هي لأخوالك هذه هي كان لك يكون لك الأجر في مسألة ود وصلة الرحم. بارك الله فيكم. ميمونة بنت الحارث eine der Mütter der Gläubigen, die Frau von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, berichtete, dass sie eine Sklavin in Freiheit setzte, ohne Erlaubnis des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam einzuholen. Als sie sie an ihrem Tag besuchte, sagte sie zu ihm: O Gesandter Allah, merkst du nicht, dass ich meine Sklavin freigelassen habe? Er sagte: Hast du das gemacht? Sie sagte: Ja. Er sagte: Wenn du sie deinen Onkeln mütterlicherseits gegeben hättest, wäre es noch besser gewesen. Das heißt, wenn man seinen Verwandten etwas Gutes macht, dann ist es besser in bestimmten Themen, als man das für sich selber etwas macht. Weil sie lässt eine Sklavin frei, befreit. Und das ist gut für die Person. Aber wenn sie ihr das der Familie gibt, dann ist das mit mehr Ajr verbunden. Das ist mit mehr Lohn und mit mehr Ajr verbunden. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, der Autor hat in diesem Kapitel so viele Hadithe gebracht. Subhanallah. Und in seiner Zeit waren die Familien, die halten zueinander, die haben zueinander gehalten. Und das Film war nicht. Meine, wenn der Autor heute unsere Situation sieht, wie die Familien geworden sind, was würde er sagen? Das sind alle Anweisungen, damit die Muslime das lesen und wissen, wie wichtig die Familie ist, wie wichtig die Verwandtschaft ist, wie wichtig die Liebe zu den Eltern ist und das gute Benehmen zu den Eltern ist. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق عليه. سبحان الله. أمها قيل بارك الله فيكم وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيء، قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. أمها ما كانت مسلمة، أم أسماء، وأرادت أن تصلها، يعني هي راغبة في الإسلام، فأصلها؟ قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم، صلي أمك. فالإنسان يصل القرابة ولو كانوا كفارا، ولو كانوا من غير المسلمين، ولكن بشرط أنه ما يفعل حراما من أجلهم، لقوله تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لذلك بارك الله فيكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها على الرغم من أنها كافرة. أسماء بنت أبي بكر الصديق erzählte: Zu Lebzeiten des Propheten besuchte mich meine Mutter, die noch nicht den Islam angenommen hat. Ich ging zum Propheten und fragte ihn: Meine Mutter ist zu mir gekommen und sie erwartet etwas von mir. Darf ich mich ihr verpflichten? Das wird die Verwandtschaft, auf die Verwandtschaftsbeziehung achten. Er sagte: Ja, pflege die Verwandtschaftsbande mit deiner Mutter. Die Mutter war nicht Muslime und die kam und sie wollte Asma besuchen und sie wollte eventuell den Islam annehmen. Asma wusste nicht, ob sie Kontakt zu ihr pflegt oder nicht. Der Prophet sagte: Mach das. Das heißt, wenn auch die Eltern nicht Muslime sind, dann wirst du verpflichtet und du musst zu ihnen gut sein. Natürlich nochmal im Rahmen, was man kann. und im Rahmen, was man versteht. Weil eventuell hier, wenn du jeden Tag sie besuchst, dann werden wir sagen, was ist los mit dir, du kommst jeden Tag zu uns. Einmal im Monat ist genug. Deshalb sollst du auch aufpassen. Weil einige unserer Brüder und Schwestern, ich meine, wenn sie den Islam annehmen, manchmal, und die wollen gerne, dass ihre Familien zum Islam kommen, die belästigen die Familie mit übertriebenen Akten. Und das ist ein großer Fehler. Da muss man aufpassen. Muss man auch die Leute kennen. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه وعنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدق فأتي فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا طردتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل يأتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة وأجر الصدقة. فلذلك بارك الله فيكم هنا المرأة تتصدق على زوجها. إذا كان فقير قالت له أنت خفيف اليد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة هما قالتا لبلال لا تخبرهما نحن. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له. وهذا يجوز الكثير لما تقول له من قال هذا الكلام قال لك ما أخبرك ليش ما بدي. سبحان الله. فمن كان قاضيا أو كان يعني في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل حتى يفهم المسألة ويعرف من حتى يجيب فلا بأس أن يخبر كما فعل بلال هنا على الرغم من تنبيه المرأة عليه أنه ما يقول. فلذلك بارك الله فيكم المرأة إذا كان عندها أولاد كان عندها زوج فقير ويجوز عليه الصدقة فيجوز أن تصدق عليه. وفي هذا صلة أجران صلة الرحم والقرابة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. زينب الثقفية ديف خوفون عبد الله بن مسعود erzählte als die Gesandte Allah sagte o ihr Frauen gebt Sadaqa auf wenn sie von eurem Schmuck sein sollte ging ich zu meinem Mann Abdullah bin Mas'ud und sagte zu ihm du bist ein armer und bedürftiger Mensch und der Prophet sallam hat uns aufgetragen Sadaqa zu geben Albus. So geh zu ihm und frage ihn ob es als Sadaqa zählt wenn ich dir etwas gebe, sonst kann ich es auch jemand anderen geben. Abdullah sagte, du sollst selber gehen und ihn fragen. So ging ich zu ihm und fand schon eine Frau von den Anfar an der Tür des Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam, die aus dem gleichen Grund wie ich gekommen war. Aber wir zögerten hineinzugehen wegen der Würde und Hoheit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Unterdessen kam Bila heraus. Und wir sagten zu ihm, bitte geh zu Allahs Gesandten und sag ihm, dass zwei Frauen gekommen sind und wissen wollen, ob es als Sadaqa zählt, wenn sie ihren Ehemännern spenden und für die Waisen, die unter ihren Obhut stehen unter ihrer Abhut stehen, aber erzähle ihm nicht, wer wir sind. Bilal ging zum Propheten und legte ihm unseren Fall dar. Der Gesandte Allah fragte, wer sind Sie? Bilal sagte, eine ist von dem Ansar und die andere ist Zainab. Er fragte, welche Zainab ist es? Er antwortete, Bilal, die Frau von Abdullah. Der Prophet sagte, sie werden zweifachen Lohn erhalten. Einmal für die Verwandtschaftsbande pflegen und einmal für Sadaq. Das Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Überlieferung. Man kann daraus viel lernen. Aber das geht jetzt für uns im spezifischen Fall hier um den letzten Satz. Um den letzten Satz. Wenn eine Frau reich ist und der Mann arm ist, dann kann diese Frau ihrem Mann spenden. Sie kann ihm spenden, Sadaqa geben, Almosen geben. Sie ist reich und ist arm. Und der Frau, die hat nicht, die gibt ihm. Und wenn sie Kinder hat, auch dann können sie den Kindern geben. Weil normalerweise der Vater, der Mann, ist verantwortlich für die Familie. Die Frau nicht. Aber ihr könnt sie ihm geben. Und in dieser Überlieferung, subhanallah, schaut mal, wie die Sahaba, Frauen und Männer, als sie ein Ayah vom Koran oder als sie ein Befehl vom Propheten bekommen haben, haben sie sofort versucht, das zu praktizieren. Der Prophet sagte, spendet Frauen. Dann wollte sie sofort spenden. Da hat sie gesucht. Wem soll sie das geben? Da hat sie ihren Mann erstmal gesehen. Und das ist wichtig. Bevor du bei den anderen anschaust, die Weißen sind, schau mal bei dir und bei den Leuten, die um dich sind oder die dir nachstehen. Dann, Barakallahu fikum, ging sie zu. Sie hat Abdullah gefragt, gesagt, geh du zum Propheten. Das heißt, eine Frau kann zum Propheten gehen, kann zum Richter gehen, kann zum Imam gehen, Fragen stellen, ist kein Problem. Das ist im Rahmen der islamischen Bedingungen. Dann Barakallahu fikum, als die dort waren, die haben sozusagen Respekt gehabt. Wie können sie zum Propheten gehen, neben Frauen? Da hat sie gesagt, der Prophet war, als man ihn gesehen hat, da war man respektvoll. Das heißt, da hat man sich sozusagen, man hat sich geschämt, ihm Fragen zu stellen. Da haben die Bilal gesagt, und subhanallah, sie haben Bilal gesagt, sag nicht, wer wir sind, was wird geschehen. Aber Bilal hat gesagt, deshalb, wenn ein Richter dich fragt, oder wenn jemand, der in der Stellung vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in einer Arbeit ist, oder in einer Aufgabe ist, und ich stelle dir diese Frage, dann sagst du, nicht, dass man sagt, nein, sage ich dir nicht. Eigentlich nach der Sunna, Bilal sollte nicht sagen, aber weil der Prophet ihn gefragt hat, wer sind, dann hat er gesagt. Und dann hat der Prophet gesagt, sie bekommen zweimal Lohn. Einmal für die Verwandtschaftsbandepflegung und einmal für das Sadaqa. Für die Sadaqa, das wird für Almosen geben. Wie schon erzählt habe, diesen Kapitel wird weitergehen, uns beschäftigen, noch ein Unterricht, inshallah. Ich versuche vielleicht das nächste Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es bleiben noch 9 Hadithe und dann kommt noch ein Kapitel und das geht um dieses Thema nochmal. Und dann kommt noch ein Kapitel, das geht noch um dieses Thema. Das heißt, das sind ungefähr 50 Hadithe, die der Autor gebracht hat. Nur, damit er dieses Thema erklärt, weil das sehr wichtig ist. Subhanallah. Wenn wir uns um die Familie nicht kümmern, dann haben wir ein großes Problem. Schaut mal, die Lage heute auf der ganzen Welt, wie das geworden ist. Und leider, ich sage das allein mit Schmerzen. Mein Herz bekommt Schmerzen, wenn ich das sage. Anstatt, dass die Muslime von den anderen, das heißt nicht Muslime, etwas Gutes lernen, nein, sie lernen von ihnen etwas Schlechtes. Sie nehmen von ihnen etwas Schlechtes. Das ist so schön im Islam und bei den Muslimen, dass sie zu ihrer Familie halten. dass sie in der Familie leben, dass sie zueinander sozusagen, dass man geht zu einer, früher als wir kleine Kinder waren, du denkst das wie eine Straße. Es leben vielleicht 30, 40 Familien, du denkst, wir sind alle eine Familie. Subhanallah. Ich meine, es gab bei uns nicht, weil hättest du Hilfe gebraucht, da brauchte man nicht die Leute zu sagen. Sag mal nur, wir brauchen das, dann siehst du 10 Jugendliche oder 10 Männer bei dir und die helfen dir. Ohne dass du auch fragst. Oder die sehen dich auf der Straße, ohne dass du verlangst. So war die Lage. Und das sind nicht viele Jahre her. Ja? Aber schaut mal heute, wie die Lage geworden ist. Meine Auzubillah, wir haben kein altes Heim gehabt. Ein altes Heim, ich meine, ich erinnere mich, das erste altes Heim im Lande, als man das gemacht hat. Und da hat man Werbung gemacht und so. Es gibt vielleicht Leute, die brauchen jemanden. Weil nicht alle Leute auch haben Familien, das stimmt. Aber dass man zum Beispiel seine Mutter und seinen Vater ein altes Heim schickt, bei uns, das ist eine Katastrophe. Auf jeden Fall, das ist Katastrophe. Barakallahu fikum, muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Diese Lage, die Muslime gehabt haben, man kennt das auch in anderen Ländern. Da sagt ja, das Gute bei euch ist, ihr lebt in großen Familien. Man erkennt das. Aber schaut mal jetzt die Lage der Muslime, wie das geworden ist. Die wollen den anderen nachmachen. Und die wollen nur sozusagen nachahmen, was die anderen tun. Und die denken, das wäre gut. Wallah, ich habe das nie geglaubt. Gestern habe ich was in YouTube gesehen. In einem arabischen Land, wie die Jugendliche geworden sind. Ich hab meinen Augen nicht geglaubt, was ich gesehen habe. Wie unsere Jugendliche geworden sind. Und wenn du siehst, wie sie sich anziehen und wie sie reden und wie die das machen, diese armen Leute, die denken, sie machen etwas Gutes. Und schau mal umgekehrt hier. Hier in den nicht-muslimischen Ländern, man will die Werte zurückhaben. Man sagt, wir haben Werte verfallen. Wir brauchen unsere Werte wieder, dass man Respekt vor den Eltern hat, dass man gut zu den anderen ist, dass man die Verwandten, sage ich jetzt, gut behandelt und so weiter. Und was machen wir? Wir verlassen unsere Werte, weil wir denken, wenn wir die Werte verlassen, dann werden wir Mercedes haben und viel Geld haben. Du kannst viel Geld haben und du kannst auch den besten Mercedes haben, aber eins wirst du verlieren. Das heißt, dein Herz und deine Gefühle. Und wenn du ohne Herz und ohne Gefühle bist, dann lebe wie du willst. Wallah, du bist nicht mehr am Leben. Wallah, du bist nicht mehr am Leben. Weil das Leben des Herzens ist. Und wenn das Herz gestorben ist, dann bist du nicht am Leben. Wenn du auch die beste Luxus, sage ich, Rahmenbedingungen in deinem Leben hast. Das ist also wie eine Betäubungsspritze. Das ist genau, wenn jemand Drogen nimmt, damit diese Probleme vergisst. Aber wenn er wach wird, dann sind die Probleme noch da. Und das hat man nicht gelöst. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, ab Mittwoch, werden wir, inshallah, das Gebet hier in der Moschee, dann wir werden das nicht mehr halten, so wie jetzt. Deshalb am Mittwoch, bi'izni ta'ala, fangen wir mit dem Unterricht so ungefähr 20 Uhr an. 20 Uhr an, bi'izni ta'ala. Und das dauert ungefähr 45 bis maximal eine Stunde. Maximal ist eine Stunde. Und wenn ich bei einem Hadith oder bei einem Thema bin, dann werde ich das brechen und machen wir das nächste Mal wie heute. Ich meine, wir sind bei 45. Wir haben gestoppt und das werden wir auch dann immer machen, bi'izni ta'ala. Unterricht dauert 45 Minuten. Ich denke, 45 Minuten ist auch übertrieben, weil wir nicht diese große Geduld haben, dass man 45 Minuten hält. Entweder einer schläft, der andere, der kann, auf jeden Fall. Deshalb, barakallahu fikum. Darsun, inshallah, in etwa um 4 Uhr, Dars, 4 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 Uhr, 5 ممكن نعمل بس 20 دقيقة بعد الأذان وناخذها هكذا الأخوة. تمام. بدأ الشمس اشتمت الصحابي. نعم. Gibt es eine islamische Definition dafür, inwieweit die Verwandtschaftsbande gilt, beziehungsweise inwieweit der Personenkreis gilt, bei dem es Pflicht ist, dass man... Im Islam gibt es ein erster Kreis, das heißt, dich nach oben und nach unten. Nach oben, das sind deine Mutter, dein Vater, Mutter von Mutter, Großmutter, Großvater und so nach oben. Und nach unten Kinder und Enkelkinder. Dies ist natürlich Pflicht zu pflegen. Und die Unteren, die müssen sich um die Oberen kümmern. Und die Oberen, wenn die Unteren noch klein sind, die müssen sich um sie kümmern. Dann kommt die Peripheren. Peripher. Und das sind dein Bruder und Schwester, und dann, das sind sozusagen die nächste Kreis, und die musst du auch deine Brüder nennen. Und dann kommt der größere Kreis, und das sind zum Beispiel deine Cousins und Cousinen und diese Leute, und das kommt in der dritte Stelle. Und dann der Kreis geht größer, sozusagen die Familie, die Verwandten, die weiten Verwandten. Alles musst du eigentlich pflegen, aber hauptsächlich die ersten zwei Kreise. Das war wichtig. Ja, wir haben Al-Aqarab, der die Jesus alayhi an Yasilahum. Awwala Al-Ab wal-Um wa ma'ala wal-Ibn wal-Bint wa ma'nazal thumma Al-Akh wal-Ukht wa thumma Al-Liyusammu Al-Hawashi يعني أولاد الأخت والكذا وكذا إلى غير ذلك. والله تعالى على وعلم. نعم. Du meinst wegen Altersheim? Ja, das habe ich gesagt doch. Ich meine, wenn wir Leute haben, die die Hilfe von außen brauchen oder die ins Altersheim gehen müssen, das ist ein Problem. Es gibt auch Leute, die vielleicht keine Kinder haben, keine Familie haben, und sie können diese Leute nicht auf der Straße lassen. Das stimmt. Aber Akhi Barakallahu Fik, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft war die Sache so, wenn wir auch solche Leute haben, dann kümmern sich die Nachbarn um diese Person. Ich kann sagen, ich habe zum Beispiel, ja. Zum Beispiel meine Schwiegermutter war sehr krank. Ja. Und gibt es solche Momente, dass es für sie ist auch schwer. Und für dich ist auch schwer. Zum Beispiel, sie kann nicht rausgehen. Ja. Zum Beispiel. Du musst das ist was anderes. Schau mal, wenn du mir sagst, die war krank und keiner kann sie pflegen, dann ist es was anderes. Du schickst sie ins Krankenhaus oder in ein. Ich habe sie gepflegt, ja. Meine Frau ja, und sowieso, deine Schwiegermutter ist deine Mutter, die ist Mahram für dich. Ja, aber weißt du, was habe ich gemacht? Ja, egal was. Zum Beispiel, wenn wir das gehen. Ja, ganz gut. Ich kann dir dann nicht so Handschuhe anziehen und muss mit deinen Kindern das machen und dann weiß ich gleich. Das geht, weil diese, die ist wie deine Mutter. Ja, aber ist nicht besser für sie im Krankenhaus, im Alter? Na, das hängt davon ab. Du könntest sie pflegen, aber es gibt andere Familien, die können das nicht. Ich meine, wenn du kein Geld hast, um ins Krankenhaus zu gehen, wirst du es gemacht. Wenn du kein Geld hast, wenn das Krankenhaus, die Krankenhäuser in unseren Ländern, die sind auch jetzt geldmäßig geworden. Das bedeutet, zahlst du Geld. Es gibt Krankenhäuser, bevor du reingehst, du musst erstmal die Hälfte oder zwei Drittel von der Operation zahlen. Dann können sie dich aufnehmen. Und das System hier in Deutschland geht in diese Richtung. Das heißt, überlege dir und erinnert euch an diese Tochter. Vielleicht in ein paar Jahren werden wir das so haben, dass du zum Arzt gehst, der sagt dir, hier zahlen. Hast du nicht zu zahlen, der sagt, bleib draußen. Das ist die Not und so weiter, ich werde sterben. Und die werden ein paar Leute auf der Straße so sterben, dann werden die Leute wach werden mit diesem neuen System von Krankenversicherung. Subhanallah. Und das ist nicht politisch, was ich sage. Aber ich erinnere mich, vor ungefähr, als wir Medizin studiert haben, der Seehofer damals, der war derjenige, der sozusagen Reformen im medizinischen Bereich geholt hat. Und dann nach ein paar Jahren war er selber gegen, und dann nach ein paar Jahren war er selber dafür, und ist er selber dagegen. Und das sind seine alten Ideen. Wir mögen Allah uns bewahren. Deshalb, la hawla la quwwata illa billah. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, Achi Barakallahu Fik, willst du, dass Allah dir mehr Rizq gibt, dass Allah dir gutes, langes, gesegnetes Leben geben und dass du viele Kinder bekommst, die gesegnet sind, dann pflege die Beziehung zu deiner Verwandtschaft. Aber manchmal, du musst nicht in allen Bereichen das machen. Ich meine, wenn zum Beispiel, wenn eine Tante von einer Person Magie betreibt, und er sagt, ihr fürchte Allah und so was, und die weiß, machen, dann ihr brechen. Dann hast du Grund, aber wir reden allgemein. Und bitte nochmal, es gibt im Islam keine Scheuklappen, diese Scheuklappen gibt es nicht wie Pferde. Scheuklappe will nur. Im Islam gibt es sowas nicht. Im Islam gibt es, dass man guckt, aha, wie die Situation ist. Jetzt, wir erzählen bestimmte Hadithe oder Ayat. Wenn wir jetzt das hier im Leben praktizieren wollen, dann ist das Katastrophe. Für uns oder für die anderen, weil die Zeit nicht geeignet ist und die Leute das nicht verstehen. Geh mal in ein arabisches Land in bestimmten Gebieten und tu mal Kufri und geh auf die Straße und dann siehst du, was die mit dir machen. What? Jetzt aber ist neu durch die Filme. Kochen diese schwarze Färbung für die Augenlider. Das ist jetzt modern. Aber früher? Ja. Ja, ja. Und jetzt die Leute, die das machen, die machen das nicht, weil der Prophet das gemacht hat. Weil sie die Sänger und die Sängerinnen sehen. Ach, in unserer Jugendliche, die machen hundertprozentig auf dieser Nachahmungstour. Einer macht Michael Jackson, der andere macht Rapper, der dritte Hip-Hop und der vierte so. Diese Leute, die sind arme Seelen, die sind kranke Seelen. Die denken diese Leute, wenn sie so machen, dann sind sie cool. Sie sind cool. Und das ist so einer, der kommt mit Tätowierung und der kommt und der macht sich so eine Mütze so und ich weiß nicht was und der redet, wie er redet. So, denk mal an diese Jugendliche, die auch im Internet so vorkommen, diese Jugend, der macht sich cool, ja? Damit haben sie laufen schon wieder. Ja, hoffentlich. Ja? Mit Maske laufen wir jetzt auch und hier die Lackierung, Autolackierung haben doch immer die Masken aus. Und da habe ich auch schon welche gesehen, die haben hier solche Stacheln vorne drin. Ja, das ist ein Wort, die kennt das. Du meinst, wenn die Graffitis über eine Blende schmieren? Ja? Wallah, schau mal, Wallah, ich habe niemals geglaubt, dass ich sowas. Subhanallah, ich habe niemals geglaubt.